Ende der 60er Jahre war der Jazz ja tief in die Krise geraten. Er hatte seinen ideologischen Vorsprung bei der intellektuellen Jugend eingebüßt. Oder um es anders zu sagen, der Rock hatte seit den Zeiten von Elvis aufgeholt. Mit Gruppen wie den Grateful Dead oder Quicksilver Messenger Service hatte der Jazz nicht nur sein Improvisationsmonopol eingebüßt, sondern die ganze Ansprechhaltung dieser neuen Generation von Rockmusikern schien so viel mehr den Bedürfnissen und dem Habitus der Jugend zu entsprechen, als der sich immer komplexer gebärdende Jazz. Als 1967 mit John Coltrane auch noch die Kulminationsfigur der Jazz-Subversion abhanden gekommen war, konnte der Jazz das große Identifikationsloch nicht mehr selbst stopfen. Zudem erdreisteten sich junge Rockbands wie die Doors sogar, in die ureigenen Domänen des Jazz vorzudringen und Standards zu interpretieren. The Doors mit dem Gershwin-Klassiker Summertime. Der Jazz hatte keine Antworten auf diese neue Energie. Zwar prägten Musiker wie Charles Lloyd und Gary Burton ein neues Außenbild von bunt gekleideten und langhaarigen Jazzmusikern, doch auf breiter Basis zeigte das keine Wirkung. Wieder einmal sollte es Miles Davis sein, der dem Jazz die entscheidenden Impulse gab. Das Woodstock-Festival spielte eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer neuen Jazz-Ästhetik. Miles hatte bereits mit seinem Album In a Silent Way einen Schritt in Richtung Electric Jazz gemacht, doch die Musik klang noch wie die zaghafte Übersetzung seines modalen Quintetts in einen elektrischen Kontext. Am 6. März 1969 trat er in San Francisco gemeinsam mit Neil Young and the Crazy Horse und der Steve Miller Band auf und begann sein Konzept grundlegend zu überdenken. Doch kann es Zufall sein, dass die Aufnahmen zu seinem einflussreichsten Album Bitches Brew ausgerechnet am 19. August 1969 begannen, also am letzten Tag des Woodstock Festivals, das teilweise im Fernsehen übertragen wurde? Miles Davis mit Miles Runs the Voodoo Dawn, einer Hommage an Jimi Hendrix auf seinem Album Bitches Brew. Sie hören das ARD-Radio-Festival mit Woodstock und der Jazz. Ein Jahr nach Woodstock sollte Miles selbst auf dem Isle of Wight Festival vor 600.000 Besuchern auftreten, dem größten Publikum, das ein Jazzmusiker jemals hatte. Da war der Jazzrock bereits eine feste Größe in der Musikwelt. Genau genommen ist Jazzrock ja keine Erfindung von Jazzmusikern. Bands wie Cream, The Grateful Dead, The Doors, die Allman Brothers Band oder Santana hatten vorgemacht, wie man die Energie und den Druck des Rock mit der Expressivität, dem Klangzauber und der Improvisation des Jazz verbindet. Woodstock war nur ein Scharnier zwischen beiden Stilen, quasi ein Fass, das überlief. Wenn man sich Cream mit Sunshine of Your Love von 1967, also 2 Jahre vor Woodstock, anhört, wird deutlich, wie viel Jazz bereits damals im Rock steckte. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sun. Of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. So long to be where I'm going in the sunshine of your mit Sunshine of Your Love, einem Stück, das übrigens wesentlich öfter von Jazzmusikern als von Rockbands gecovert wurde. Das Format des Power-Trios sollte auch im Jazz schlagartig an Bedeutung gewinnen, als Miles Davis, Ex-Drummer Tony Williams, mit dem Organisten Larry Young und dem Gitarristen John McLaughlin nach dem Vorbild von Cream das Trio Lifetime aufstellte. In einer späteren Version von Lifetime sollte Cream-Gründer Jack Bruce gar den Bass übernehmen. Thank you. Tony Williams Lifetime mit Vashkar von dem Album Emergency. Nach 1970 sollte es zu vielen Begegnungen zwischen Jazzmusikern und den Protagonisten von Woodstock kommen. Miles Davis und Jimi Hendrix planten ein gemeinsames Album, Hendrix jammte mit John McLaughlin, Ornette Coleman trat mit den Grateful Dead auf. Das für den Jazzrock folgenschwerste Treffen erfolgte jedoch zwischen Carlos Santana und John McLaughlin auf dem Album Love, Devotion, Surrender. Das war das ARD-Radio-Festival mit Woodstock und der Jazz. Morgen vermittelt Ihnen Arne Schumacher Eindrücke von der Jazz Ahead 2009. Für heute verabschiedet sich Wolf Kampmann und hier sind Carlos Santana und John McLaughlin mit John Coltrane's A Love Supreme. Thank you.